Und auch der Fundus für unsere Geschichten, den wir Erinnerung oder Gedächtnis nennen, ist von der psychologischen Forschung in seiner Eignung als verlässliches Archiv stark angezweifelt, wenn nicht sogar grundsätzlich empirisch widerlegt worden. So konnte die amerikanische Experimentalpsychologin Elizabeth Loftus unter anderem zeigen, wie schon einzelne Wörter unsere Erinnerungen beeinflussen. Sie studierte Polizeiakten zu Autounfällen und befragte die Verursacherinnen, wie schnell sie nach eigener Erinnerung gefahren waren. Sie wies nach, dass die Befragten sich im Tempo eher nach oben verschätzten, wenn Loftus in der Befragung den Begriff Smash für den Unfall verwendete und eher zu niedrig lagen, wenn sie von Hit sprach. Hinzu kommen soziale und kulturelle Faktoren, die den Prozess des Erinnerns beeinflussen. So konnte nachgewiesen werden, dass weiße Zeugen schwarze Angeklagte besonders oft verwechseln, jedenfalls öfters als andersherum. In der Traumaforschung tobt ein offener Streit über die Verlässlichkeit von Aussagen möglicher Missbrauchsopfer, nachdem in mehreren aufsehenerregenden Experimenten und Prozessen nachgewiesen wurde, dass gewisse therapeutische Interventionen dazu führen können, dass Menschen Erinnerungen an sexuelle Übergriffe im Nachhinein erfinden. Elizabeth Loftus brachte zum Beispiel Probanden dazu, sich lebhaft und überzeugt daran zu erinnern, als Kind allein in einem Einkaufszentrum zurückgelassen worden zu sein, was jedoch vor dem Experiment keine der Probandinnen hatte angeben können. Gegen die weitreichenden, vor allem auch juristischen Implikationen dieser Theorie steht das Bemühen, welches unter anderem im Zuge der MeToo-Bewegung explizit wurde, den Opfern grundsätzlich zu glauben. Vor allem, um das Machtungleichgewicht in einer immer noch patriarchalisch geprägten Gesellschaft und einem ebenso strukturierten Rechtssystem auszugleichen.